Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden, der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind. Ich habe einen Termin beim Chef. In einem alten Fahrstuhl. In Gedanken nenne ich ihn Nummer 1. Metallgestänge. Sein Büro ist in der vierten Etage. Oder war es die 20. Kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Der Kragen scheuert am Hals. Die Nachricht von meinem Termin beim Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht. In einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Sein Büro ist in der vierten Etage. Ich nehme an, oder war es die 20. Es geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Schon bin ich nicht mehr sicher. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte und ziehe den Knoten fest. Denn ich in Gedanken Nummer 1 ich hätte gern einen Spiegel, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann. An einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern. Unmöglich, einen Fremden zu fragen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Ich nehme an, die Krawatten der anderen Männer im Fahrstuhl sind fehlerfrei. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte scheinen miteinander bekannt zu sein. Ich rede leise über etwas, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann. Immerhin muss ihr Gespräch mich abgelenkt haben. Wie der einen Schlipsknoten sitzt. Beim nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhltür einige Schrecken von ihnen die Zahl miteinander bekannt zu sein. Sie reden leise über ich bin zu weit gefahren oder ich habe mehr als die Hälfte immerhin der Strecke noch muss vor mir. Gespräch mich abgelenkt haben. Entscheidend ist der Zeitfaktor. Auf dem Etagenanzeiger fünf der Minuten vor der Zeit Schrecken, die Zahl ist die wahre Pünktlichkeit. Ich bin fünf zu weit Minuten gefahren. I am standing among men who are strangers to me in an old elevator with a metal cage that rattles during the ascent. I am dressed like an office clerk or a worker on a Sunday. I have even put on a tie and my collar rubs against my neck. I am sweating. When I move my head, the collar constricts my throat. I have been summoned to the boss. In my thoughts, I call him number one. His office is on the fourth floor, or was it the 20th? As soon as I think about it, I'm not sure anymore. The message of my appointment with the boss, who I call number one in my thoughts, reached me in the basement. An expansive space with empty concrete cubicles and direction signs for air raid precautions. I suppose it concerns a task that is to be assigned to me. I control the fit of my tie and fasten the knot. I would like to have a mirror so that I could also control the fit of my tie with my eye. Impossible to ask a stranger how well your tie knot is fastened. The ties of the other men in the elevator are fastened impeccably. Some of them seem to know each other. They talk softly about something I understand nothing of. Nevertheless, their conversation must have distracted me. At the next stop, I read on the indicator above the elevator doors the number 8, and I am terrified. I have gone up too far, or more than half the distance is still ahead of me. The time factor is crucial. 5 minutes too early would be what I'd call true punctuality. 5 minutes too early would be what I'd call true punctuality. zeigt sie genau 14 Minuten 45 Sekunden nach der 10. Stunde an. Mit 5 minutes too early would be. Schnell überdenke ich meine Lage. Ich kann beim nächsten möglichen Halt aussteigen und die Treppe hinunterlaufen. Drei Stufen auf einmal. Bis zur 4. Etage. Wenn es die falsche Etage ist, bedeutet das natürlich einen vielleicht uneinholbaren Zeitverlust. Ich kann bis zur 20. Etage weiter. Und wenn sich das Büro des Chefs dort nicht befindet, zurück in die 4. Etage. Vorausgesetzt, der Fahrstuhl fällt nicht aus. Oder die Treppe hinunter laufen. Drei Stufen. Auf einmal, wobei ich mir die Beine brechen kann. Oder den Hals. Gerade weil ich es eilig habe. Und oder ich sehe mich schon. Auf einer Bar ausgestellt, die auf meinen Wunsch in das Büro des Chefs getragen und vor seinem Schreibtisch aufgestellt wird. Immer noch dienstbereit und oder aber nicht mehr tauglich. Se o amor é tão fugaz e enganador, tudo já fiz, fui até num canjerê pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois vai ser mais uma ilusão se o amor envolver meu coração. Vorläufig spitzt sich alles, auf die durch meine Fahrlässigkeit im Voraus nicht beantwortbare Frage zu, in welcher Etage der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, mit einem wichtigen Auftrag auf mich wartet. Es muss ein wichtiger Auftrag sein. Warum sonst lässt er ihn nicht durch einen Untergebenen erteilen? Ein schneller Blick auf die Uhr klärt mich. 5 Minuten. 5 Minuten. A quick glance at my watch informs me irrefutably of the facts. 5 Minuten. 4. That for a long time. It's been too late, even for 5 Minuten. Basic punctuality. Though our elevator 5 Minuten vor der Zeit ist, as I noticed on a second glance, hasn't even ist die wahre Pünktlichkeit arrived yet. I'm alone in the elevator. Thank you. anstottern! Der Dotation! I cannot turn my eyes from wie ein Wadenkrampf any longer beim Fußball! Ich bedauere! Warum habe ich in der Schule nicht aufgepasst oder die falschen Bücher gelesen, Poesie statt Physik? Die Zeit ist aus den Fugen und irgendwo in der vierten oder in der 20. Etage, das Oder schneidet wie ein Messer durch mein fahrlässiges Gehirn, wartet in einem wahrscheinlich weitläufigen und mit einem schweren Teppich ausgelegten Raum hinter seinem Schreibtisch, der wahrscheinlich an der hinteren Schmalseite des Raumes dem Eingang gegenüber aufgestellt ist, mit meinem Auftrag der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, auf mich Versager. Vielleicht geht die Welt aus dem Leim und... I imagine the despair of number one. His suicide. His head. The portrait adorns every public office. On the desk. Blood. Mein Auftrag, der so wichtig war, dass ihn der Chef mir in Person erteilen wollte, ist schon sinnlos geworden durch meine Fahrlässigkeit. Gegenstandslos in der Sprache der Ämter, die ich so gut gelernt habe, überflüssige Wissenschaft. Bei den Akten, die niemand mehr einsehen wird, weil er gerade die letzte mögliche Maßnahme gegen den Untergang betraf, dessen Beginn ich jetzt erlebe, eingesperrt in diesen verrückt gewordenen Fahrstuhl mit meiner verrückt gewordenen Armbanduhr. I didn't hear a shot. That doesn't prove anything. The walls of his office are soundproofed, of course. Incidents have been taken into account during its construction. And what occurs in the boss's office is none of the population's business. Power is lonely. Ich habe die Fähigkeit, einfach indem ich mich zusammenrolle, meinen Körper in ein Geschoss zu verwandeln, das die Decke des Fahrstuhls durchschlagen und die Zeit überholt. Kaltes Erwachen im langsamen Fahrstuhl zum Blick auf die rasende Uhr. Ich stelle mir die Verzweiflung von Nummer 1 vor. Seinen Selbstmord. Seinen Kopf. Dessen Porträt alle Amtsstuben hier. Auf den Schreibtisch. Schläfer. Ich habe keinen Schuss gehört, aber das beweist nichts. Ich habe keinen Schuss gehört, aber das beweist nichts. Die Wände seines Büros sind natürlich schalldicht. Mit Zwischenfällen ist beim Bau gerechnet worden. Und was im Büro des Chefs geschieht, geht die Bevölkerung nichts an. Die Macht ist einsam. Ja, da, da. Fitando os meus olhos, lágrimas sentidas, somente em saber que eu te perdi. por toda a vida, nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal. Ya, daí, ô, daí, ê, daí, ya, ê, daí, ê, daí, ya, daí, ê, daí, ya, darã, darará. Fita nos meus olhos, lágrima sentida, somente em saber que eu te perdi por toda a vida. Nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal. Ya, daie, daio, daie, ya, daie, daia, daie, daio, daia, darana. Ich verlasse den Fahrstuhl beim nächsten Halt und I step from the elevator at the next stop. 5 minutes too early would be what I call true punctuality. Yeah. 5 minutes. Trockener Schlamm mit Fahrspuren. Auf beiden Seiten der Straße greift eine kahle Ebene mit goldenen Grasnarben und Flecken von grauem Gebüsch. Undeutlich nach dem Horizont. Über dem ein Gebirge im Dunst schwimmt. Links von der Straße ein Barackenbau. Er sieht verlassen aus. Die Fenster, schwarze Löcher mit Glasresten. Vor einer Plakatwand mit Reklamen für Produkte einer fremden Zivilisation. Stehen zwei. Riesige Einhorn. Von ihren Rücken geht eine Drohung aus. Ich überlege, ob ich zurückgehen soll. Noch bin ich nicht gesehen worden. Think about going back. I haven't been noticed yet, never would I have thought during my desperate ascent to the boss that I would feel homesick for the elevator. That was my prison. Me? Hätte ich gedacht, während meines verzweifelten Aufstiegs zum Chef. Könnte, der mein Gefängnis war. How shall I explain my presence in this no man's land? I don't have a parachute to show for it. No airplane, no wrecked car. Who would believe that I could be pulled from an elevator in front and back of me the street, flanked by the plane which reaches for the horizon? How will communication be possible? I don't know the language of this country. I might as well be deaf mute. I'd be better off deaf mute. Perhaps there exists compassion in Peru. Hoffentlich nicht zu spät löse ich meinen Schlipsknoten, dessen korrekter Sitz mich so viel Schweiß gekostet hat, auf meinem Weg zum Chef und lasse das auffällige Kleidungsstück in meiner Jacke verschwinden. Beinahe hätte ich es weggeworfen. Eine Spur. Im Umdrehen sehe ich zum ersten Mal das Dorf. Lehm und Stroh. Durch eine offene Tür eine Hängematte. Kalter Schweiß mit dem Gedanken, ich könnte von dort aus beobachtet worden sein. Aber ich kann kein Zeichen von Leben ausmachen. Das einzig bewegte ein Hund, der in einem qualmenden Müllhaufen wühlt. Ich habe zu lange gezögert, zu lange gelöst, sich zu lange Plakat gezögert, von der Plakat in die Karte auf und kommen nicht zu, lösen sich von dem Plakat nicht zu und zunächst kommen nicht weg. Die Menschen sehen auf mich, sehen dich an, längst ohne mich, Augen weiß, der Blick nicht schwarz zu machen, die Augen sind ohne Pupillen, der Blick kommt nicht anders aus, schwarz und silberne Gelbpillen, hinter mir vorbei dem Schwarz, Augen nach, weiß, Kopf, das der Blick nicht auszumachen, die Augen sind silber, das silberne Geld macht hinter mir vorbei den anderen schwarzen aus nach meiner grauen Silber, der silberne und geht hinter mir vorbei dem schwarzen nach. Something like serenity grows within me. I sling my jacket over my shoulder, unbutton the collar of my shirt. My walk has become a stroll. In front of me, the dog runs across the street, carrying a hand sideways in his muzzle. The fingers point in my direction. Look charred. Where the street recedes into the plain, a woman stands, poised as if she has been waiting for me. I stretch my arms out for her. How long since they've touched a woman? And I hear a male voice say, this woman is the wife of a man. It sounds final. This woman is the wife of a man. And I keep Straße. This woman in die Ebene ausläuft. When I look back, als ob sie auf mich gewartet hat. The woman stretches her arms. Ich strecke die Arme nach ihr aus. Out for me. Und höre eine Männerstimme sagen. Diese Frau. And bears her breasts. Ist die Frau. This woman is the wife. Eines Mannes. Der Ton ist endgültig. Und ich gehe weiter. Auf einem grasüberwachsenen Bahndamm basteln zwei Knaben an einer Kreuzung aus Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht. Ich, Europäer, sehe mit dem ersten Blick, dass ihre Mühe verloren ist. Dieses Fahrzeug wird sich nicht bewegen. Aber ich sage es den Kindern nicht. Arbeit ist Hoffnung. Und gehe weiter in die Landschaft, die keine andere Arbeit hat, als auf das Verschwinden des Menschen zu warten. Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich werfe meine Kleider ab. Auf das Äußere kommt es nicht mehr an. Irgendwann wird der andere mir entgegenkommen, der Antipode, der Doppelgänger mit meinem Gesicht aus Schnee. Einer von uns wird überleben. Bin ich nicht einmal ein Messer wert? Von Händen aus Metall lag in dem ruhigen Blick, der fünf Schritte lang auf mich gerichtet war. Nicht etwas wie Verachtung. What is my crime? What's my crime? How is the employee supposed to know what's going on in the head of the boss? What is my crime? How do you accomplish an unknown task? What could my task be in this wasteland on the other side of civilization? Now I know my destination. I cast off my clothes. Appearances don't matter anymore. Die Welt ist nicht untergegangen. Vorausgesetzt, das hier ist keine andere Welt. Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs vorgeht? Eventually the other one, the antipode, the doppelganger, will meet me. Etwas wie Heiterkeit breitet sich in mir aus. Ich nehme die Jacke über den Arm und knöpfe das Hemd auf. Mein Gang ist ein Spaziergang. Irgendwann wird der andere mir entgegenkommen. Antipode, der Doppelgänger. Mit meinem Gesicht aus Schnee. Keiner von uns wird überleben. Nach diesem Hörstück fühlte ich mich so, als hätte ich den Horrortrip des Protagonisten selbst mitgemacht. So schrieb 1989 eine Kritikerin in der Süddeutschen Zeitung. Der Mann im Fahrstuhl war auch in der Geschichte der Radiokunst bahnbrechend. Die Hörspielredaktionen lernten daraus. Das ist jetzt 30 Jahre her. Wie sehen Heiner Goebbels und Christoph Bugert heute den Beginn ihrer Zusammenarbeit mit Texten von Heiner Müller im Hessischen Rundfunk? Wie fängt sowas an? Julia Gabel hat beide befragt. Heiner Goebbels war ja hier in Frankfurt sehr gut vernetzt und verankert. Er hat in Frankfurt studiert. Er hat das sogenannte linksradikale Blasorchester gegründet, das in der Frankfurter Protestszene eine wichtige Rolle gespielt hat. Er war parallel dazu Musikdirektor am Schauspiel Frankfurt. Und wir hatten ihn hier am Hörspiel hin und wieder gebeten, Hörspielmusiken zu machen. Das hat er auch gemacht. Und wie es gute und begabte und mit großen Plänen ausgestattete Künstler machen, er wollte eigentlich diese dienende Zeit, wo er für andere Hörspielmusik machte, die wollte er nur kurz halten. Und er hat mich dann so in den 70er Jahren gebeten, lass mich doch mal auch als Hörspielmacher ran. Christoph Bugert, Hörspielautor und Dramaturg, ehemaliger Leiter der Hörspielabteilung des Hessischen Rundfunks, heute freier Schriftsteller, lernte den Komponisten Heiner Goebbels Ende der 70er Jahre in Frankfurt kennen. Zu dieser Zeit hatte die Musik im Hörspiel eher eine untermalende, eine dienende Funktion. Heiner Goebbels war einer derjenigen, die der Musik im Hörspiel eine völlig neue Rolle zuwiesen und das Verständnis von Musik als gestalterischen Faktor prägte. Für mich war sogar der Begriff Hörspiel war ein Schimpfwort für eine Sequenz, in der die Sprache eine eindeutige Dominanz hat, in der die Musik sozusagen in die Rolle des Illustrativen zurückgedrängt ist. Und diese Autonomie von Musik gegenüber Text zu unterstreichen, habe ich den Begriff Hörstück genutzt. Und das war sozusagen eher ein polemischer Begriff auch gegenüber der Unterordnung des Musikalischen gegenüber dem Text. Ich glaube auch, dass die Hörstücke, die ich zum Beispiel mit Texten von Heiner Müller gemacht habe, Verkommenes Ufer, Befreiung des Prometheus, Wolokolamska Chaussee oder Landschaft mit Argonauten. Das sind eine ganze Menge Texte, an denen ich gearbeitet habe. Manchmal mit ihnen zusammen auch zu einem bestimmten Punkt. Aber trotzdem unterscheiden sie sich, glaube ich, ästhetisch sehr stark voneinander. Und das ist nicht mein Verdienst. Es ist das Verdienst der Texte, weil sie immer eine andere musikalische Form nahelegen, wenn man sie analysiert. Und das ist das Wiederlesen, das Analysieren der Texte, der erste Schritt einer solchen Arbeit. Und dann findet man eigentlich in dem Rhythmus der Texte, findet man eine musikalische Form. Bereits Anfang der 80er Jahre beschäftigten sich Heiner Goebbels und Christoph Bugert in ihren ersten gemeinsamen Produktionen, Verkommenes Ufer und dem preisgekrönten Hörstück Die Befreiung des Prometheus, mit Textteilen aus Theaterstücken von Heiner Müller. Heiner Goebbels fand in Heiner Müller einen sehr interessierten Partner und es entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit zwischen Autor und Komponist. Heiner Goebbels benutzt Texte nicht, um mit ihnen irgendetwas zu beschreiben und irgendwelche Handlungen oder Szenen zu vergegenwärtigen, sondern er setzt sich mit der Sprache, mit den tiefen Schichten der Sprache viel, viel intensiver auseinander. Und wenn man dann als Hörspieldramaturg merkt, da ist jemand, der hat ein ganz eigenes Konzept im Umgang mit der Sprache, ein ganz neues und interessantes. Dann sagt man sich als Dramaturg, also da ist jemand, der kann sein Handwerk, der weiß, was er will. Da mische ich mich am besten gar nicht ein, sondern ich ermögliche es ihm. Also wir haben sehr arbeitsteilig gearbeitet und das war eigentlich immer sehr amüsant, weil Heiner Goebbels mir sagte, du, eigentlich verstehst du von Musik überhaupt nichts. Und trotzdem, das hilft mir, wenn wir uns über meine Pläne, meine Konzepte unterhalten. Er hatte, bevor er ins Hörspielstudio kam, die Fertigteile in seinem eigenen Studio, in seinem Keller hier am Kettenhofweg in Frankfurt schon vorgearbeitet. Und da unten in dem Keller haben wir manchmal nachts gesessen und uns stundenlang unterhalten. Und Heiner Goebbels ist so jemand, der sehr, sehr neugierig einfach hört, was in der Welt passiert. Irgendwann hat er mal gesagt, eigentlich ist schon alles gesagt, eigentlich ist auch schon alles komponiert. Mich interessiert, da etwas wiederzuentdecken, die Schichtungen in den Produkten anderer zu erkennen, herauszuarbeiten, mich daran zu reiben, Widersprüche herzustellen. Also er arbeitet sehr viel mit Fertigteilen. Er arbeitet in seiner Musik viel mit Geräuschen, mit Klängen, nicht mit abstrakten Kompositionskonzepten, sondern mit Anregungen. Also das ist jemand, der sehr, sehr raffiniert mit dem akustischen Umfeld von uns allen, operiert und uns aufmerksam macht auf Widersprüche. Und da sind eben die Texte von Heiner Möhler richtig eine Fundgrube für ihn. Das sind so genau, sprachlich so präzise gearbeitete Texte, dass man sie eigentlich beim ersten Lesen nur unterentwickelt gerade aufnimmt. Der Schriftsteller Helmut Heißenwirtl hat im Blick auf die Hörstückarbeiten von Heiner Goebbels gesagt, das sind Durchwanderungen literarischer Landschaften. Also er wandert, besteigt und durchsteigt die Texte von Heiner Möhler und zeigt, dass solch ein genau gearbeiteter Text eigentlich eine Art Sprachgebirge ist, wo wir richtig durchklettern müssen. Heiner Goebbels formulierte immer wieder starke Prämissen zu seiner Arbeitsweise. Einer dieser zentralen Thesen ist in seinen Arbeiten, keine Botschaften zu vermitteln und stattdessen Imaginationsräume zu schaffen. Also das war Gegenstand oft unserer nächtlichen Unterhaltungen. Also Heiner Goebbels hat immer mit dem Konzept gespielt, ich habe keine Botschaft. Und ich habe ihm immer gesagt, du hast Botschaften. Das geht gar nicht anders. So wie er angefangen hat, wie er sich eingemischt hat in die politischen Kämpfe, die ja nun hier in Frankfurt besonders intensiv waren. Wenn ein Mensch so denkt und so strukturiert ist, dann ist natürlich auch in seiner künstlerischen Arbeit das heraushörbar. Also er hat mir immer nicht vorgeworfen, aber gesagt, ja, du musst immer interpretieren, du musst immer alles in Sprache auflösen. Und ich habe ihm gesagt, nee, du weißt, es ist so. Jede Sprache will auch klingen und jeder Klang will auch sprechen. Und das ist gerade das Interessante. Man kann auch mit Musik, mit Klängen, mit Geräuschen etwas ausdrücken. Und umgekehrt, Klänge, musikalische Strukturen haben auch ihre innere Sprache. Und das ist das Interessante für mich, das ganz, ganz Interessante an der Arbeit von Heiner Goebbels. Aber er ist natürlich nicht ein plakativer Botschafter, der einfach nur irgendwelche Schlagworte oder Schlagsätze artikuliert, sondern er spricht Schichten des Unterbewusstseins an, spricht auch die Widersprüche in der politischen Situation der Gegenwart an. Also er macht, argumentiert und spricht auf ganz anderen Ebenen als der reinen plakativen politischen und aufklärerischen Sprache. Haltung ist eine Voraussetzung der künstlerischen Arbeit, ja. Und mir geht es auch bei der Offenheit, bei aller Offenheit, die ich anstrebe, jetzt nicht darum, etwas Beliebiges zu produzieren. Das heißt, ich versuche, Themenbündel, das sind vor allen Dingen auch Bündel von Themen, an die ich selbst Fragen habe, die ich selbst nicht beantworten kann, ich versuche, die zu umstellen mit Materialien, mit Stimmen, mit Klängen, mit Bildern und dabei aber das Zentrum freizuhalten, das Zentrum nicht zu besetzen. Das Zentrum, mit dem Zentrum meine ich jetzt zum Beispiel eine Aussage oder die präzise Benennung eines Themas. Und ich glaube, dass dann in einem so umstellten Raum tatsächlich sowohl Imagination wie auch Sinngebung vom Hörer oder Zuschauer selbst gebaut werden kann. Ich glaube, dass man einen Zuschauer oder Zuhörer nie unterschätzen sollte, was leider zu oft passiert. Ich mache genau die Erfahrung, dass ich so viel erfahre von den Menschen, die meine Arbeiten hören oder sehen, Dinge, an die ich nie im Leben gedacht habe. Und ich glaube auch, dass wenn es eine Mindestvoraussetzung gibt, und das ist vielleicht die einer gewissen Neugierde an das Publikum, dass dann alles möglich ist. Dass, wenn der Blick offen ist, man immer was damit anfangen kann. Und kriege das auch so zurückgespielt. Und deswegen glaube ich, dass meine Arbeiten nicht elitär sind. Und dass sie auch gar nicht so schwierig sind, weil sie eben so viele verschiedene Zugänge ermöglichen, weil sie nicht auf einem Zugang bestehen, weil sie nicht auf der Textpriorität beruhen. Und ja, ich glaube, elitär ist das nicht. Und der Mann im Fahrstuhl ist sowieso nicht. Der Mann im Fahrstuhl ist ursprünglich ein Prosatext, ein Intermedium aus dem Theaterstück Der Auftrag von Heiner Müller. Heiner Goebbels inszenierte Der Mann im Fahrstuhl als szenisches Konzert und erst später wurde es auch als Hörstück veröffentlicht. Auch in dieser Produktion arbeitete Heiner Goebbels mit Heiner Müller zusammen und Heiner Müller war als Sprechender mit seiner besonderen Art, seine Texte vorzulesen, auf der Bühne zu hören. Die Texte sollten in ihren Satzkonstruktionen erkenntlich bleiben und nicht von dem Sprechenden vereinnahmt oder interpretiert werden. In diesem Sinne forderte Heiner Müller auch in seinen eigenen Inszenierungsarbeiten von seinen Schauspielern nicht zu spielen. Diese Texte, die sind keine Handlung. Da sind nicht Menschen, die Rollen sprechen, sondern das ist ein Text, der eindringt in unser Bewusstsein, in unseren Kopf, der eine ganze, eine existenzielle Grundsituation vergegenwärtigt. Also in dem Fall die Situation des Angestellten, der im Fahrstuhl unterwegs ist, weil er einen Termin bei seinem Chef hat. Aber diese Situation wird auch nicht konkret geschildert oder vergegenwärtigt, sondern der innere Zustand des Weges zum Chef, der ist interessant für Heiner Müller und dann auch für Heiner Goebbels. Also diese Machtsituation, der Untergebene, der zu dem unterwegs ist, der Macht hat, aber das schildert auch schon Heiner Müller oder vergegenwärtigt Heiner Müller in Form eines Albtraums, nicht? Also wir alle kennen das. Wir alle kennen auch diese Träume, wo wir irgendwelche Aufgaben haben und wir wissen es nicht genau. Und wir wissen auch, wir werden es nicht schaffen. Wir kommen zu spät und wir sind auf dem falschen Weg und mein richtiges Ziel habe ich vergessen oder ich kenne es gar nicht. Also diese Grundsituation, die Panik darin liegt, auch die Wut, der Zorn, die Angst, das alles vergegenwärtigt Heiner Müller in seinem ganz genau gearbeiteten Text. Und das interessiert Heiner Goebbels. Das sind die Zwischenräume, die uns das Denken ermöglichen. Ich glaube, der Nachvollzug von Bedeutung, Nachvollzug von Sinn, der uns als geschlossener Sinn entgegenkommt, in einer wohlformulierten Abfolge von Narration zum Beispiel, der hat mich nie interessiert, der hat mich gelangweilt, der hat mich eingeschläfert und ich bin immer dann wach geworden, wenn es einen Bruch gab. Es sind die Momente, wo Dinge zusammenstoßen, wo Klänge mit Worten zusammenstoßen oder Geräusche zu Klängen werden, wo das, was man hört, nicht mehr genau auszumachen ist, ob es hier sich um ein Wort oder nur ein Klang handelt. Ich glaube, es ist immer interessant, an der Grenze der Wahrnehmung zu arbeiten, dass die Zuschreibung zum Beispiel auf das, was man hört, nicht zu schnell funktioniert. Und deswegen arbeite ich oft auch in Der Mann im Fahrstuhl mit verschiedenen Sprachen, manchmal gleichzeitig, um die Aufmerksamkeit vom Verständnis eines Textes auch auf den Rhythmus, auf den Klang, auf die Melodie eines Textes, einer Stimme zu legen, die mindestens genauso wichtig ist. Es ist manchmal wichtiger zu hören, wie jemand etwas sagt und nicht nur, was jemand sagt. Der Komponist Heiner Goebbels und der ehemalige Dramaturg im Hessischen Rundfunk Christoph Buggert sprachen über ihre Arbeit an Texten von Heiner Müller, die in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Anfang nahmen. Die Autorin Julia Gabel hat sie dazu interviewt.